Der Uhu Shuhu saß im Geäst der hohlen Eiche und wunderte sich kein bisschen, als plötzlich das kleine Gespenst heranschwebte und sich an seiner Seite niederließ. Sie gestatten, Herr Shuhu? Ich wüsste nicht, was ich lieber gestattete. Ach ja. Ach ja. Ist das schön hier. Ja. Man hat Ihnen also geholfen. Man hat, wie Sie sehen. Der Rat, den Sie Jutta und Ihren Brüdern gestern gegeben haben, war Gold wert. Ich danke Ihnen dafür. Oh, bitte, bitte. Mein Lieber. Es war unter uns gesagt. Reiner Eigennutz. Eigennutz? Reiner Eigennutz. Ja. Ich fand es allmählich langweilig ohne Sie. Das Leben gefällt mir bedeutend besser, wenn jemand da ist, der einem Gesellschaft leistet. Sie haben gewiss eine ganze Menge erlebt in Eulenberg. Bitte, bitte, erzählen Sie. Wie Sie wünschen. Das kleine Gespenst hatte angefangen, seine Abenteuer im Städtchen zu erzählen, wie es den Schutzmann erschreckt und die Marktfrauen verscheucht hatte, seinen Auftritt im Rathaus und die Geschichte mit Thorsten Thorstenson und den Schweden. Und das waren gar keine echten Schweden. Das wurde alles nur gespielt. Oh. Was ist das? Das kleine Gespenst hörte mitten in der Geschichte auf zu erzählen. Es war etwas Unerwartetes passiert. Der Mond war nämlich hinter dem dichten schwarzen Gewölk, das den Himmel bedeckte, kurz hervorgekommen. Groß und rund, eine Scheibe von blankem Silber. Und einer der silbernen Mondstrahlen hatte das kleine Gespenst getroffen. Oh, etwas ist mit mir passiert. Ich fühle mich so wohl, so leicht und frei. Viel leichter und freier, als ich mich jemals gefühlt habe. Ja. Schauen Sie an sich herunter. Ich bin ja auf einmal gar kein schwarzes Gespenst mehr. Ich leuchte ja wieder. Ich bin ja wieder weiß und durchsichtig. Ich bin weiß. Ich bin wirklich wieder weiß. Was für ein Glück. Ich bin weiß. Ich bin weiß. Ich bin weiß, weiß, weiß. Das wundert Sie wohl. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Und selbstverständlich, mein lieber Freund. Die Sonne war schuld daran, dass Sie schwarz wurden. Und der Mond hat sie wieder weiß gemacht. So ist das nun mal. Ich bin wieder weiß. Ich bin weiß. Ja. Und ich finde, Sie sollten sich langsam wieder beruhigen. Ich bin wieder weiß. Aber das kleine Gespenst war vor Freude ganz außer Rand und Band. Es hüpfte im Mondschein von Zinne zu Zinne und tanzte auf den Mauern und Dächern. Es hörte nicht auf den Uhu-Schuhu. Es konnte und konnte sich nicht beruhigen. Bis zum Ende der Geisterstunde tanzte es um die Burg herum. Ich bin wieder weiß wie früher, blütenweiß, weißer als eine Wolke Schneestaub. Kleine Gespenst von Ottfried Preußler. Hörspielbearbeitung Ingeborg Tröndle. Es sprachen das kleine Gespenst Jens Wawraschek, Uhu Shuhu Friedhelm Tock, Herbert Luca Kemmer, Günther Max von der Gröben, Jutta Carolina Kerz, Kriminaloberwachtmeister Holzinger Lutz Reichert, Bürgermeister Horst Mentroch, Leiter der Polizei Bernd Kuschmann sowie Heinz Baumeister, Traugott Bure, Marietta Bürger, Gregor Höppner, Walter Gontermann, Luzi Kurt, Sibylle Jacqueline Schettwill, Josef Tratnik und als Erzählerin Fritzi Haberland. Technische Realisation Theresia Singer. Musik Ingfried Hoffmann. Regieassistenz Oliver Metz. Regie Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2008. Dramaturgie und Redaktion Ulla Illerhaus.